Es gab eine Zeit, da lebten die vier großen Nationen, Wasser, Erde, Feuer und das Volk der Luftnomaden in Harmonie miteinander. Großer Respekt wurde all jenen entgegengebracht, die ihr natürliches Element bändigen konnten. Nur der Avatar beherrschte alle vier Elemente. Nur ihm war es möglich, mit der Geisterwelt zu kommunizieren. Von den Geistern geleitet, hielt der Avatar die Welt im Gleichgewicht. Und dann, vor 100 Jahren, verschwand er einfach. Die Feuernation erklärte allen anderen den Krieg und die Welt versank im Chaos. Katara, eine junge Wasserbändigerin, und ihr Bruder Sokka vom südlichen Wasserstamm waren in den Eisfeldern unterwegs, um zu jagen. Der Hunger war groß und durch den Krieg gab es kaum Nahrung. Katara und Sokka waren auf sich allein gestellt. Ihre Mutter wurde getötet, als sie noch klein waren, und der Vater musste in den Krieg ziehen. Nach Stunden der Suche entdeckte Sokka endlich eine Spur. Tigerrobbe. Bist du sicher? Ich habe alles so gemacht, wie Vater gesagt hat. Die Flossenabdrücke sind auf einer Seite tiefer, in die Richtung bewegen sie sich. Und anhand ihrer Schleifspuren lässt sich erkennen, wie schnell sie das tun. Plötzlich drang durch das Eis, direkt unter Kataras Füßen, ein seltsames Leuchten an die Oberfläche. Sie machte ihren Bruder darauf aufmerksam. Sokka nahm seinen Bumerang und schlug ein Loch in das Eis. Es zersplitterte und eine riesige Kugel kam zum Vorschein. Das Eis bricht ein! Schnell, weg von den Rissen! Katara erkannte schemenhaft die Gestalt eines Kindes und eines großen Tieres. Jetzt nahm sie den Bumerang und schlug auf die Kugel ein. Die Kugel dehnte sich aus und zeigte Risse auf, durch die ein gleißendes Licht in den Himmel hinaufschoss. Als das Licht schwächer wurde, war die Kugel in der Mitte auseinandergebrochen. Vor ihnen lag ein Junge und ein riesiges Tier mit weißem, zotteligen Fell. Der Kleine hatte einen kahlgeschorenen Kopf. Und auf seiner Stirn gab es eine Tätowierung, die wie ein blauer Pfeil aussah. Hast du den Lichtstrahl gesehen? Wie ist dein Name? Wie bist du hierher gekommen? Und mitten ins Eis? Er ist völlig fertig. Wir müssen ihn in unser Dorf bringen. Die beiden trugen den Jungen ins Dorf, während das große Tier, das langsam zu sich kam, friedlich hinter ihnen herlief. Das Dorf, eine Ansammlung von Iglus, lag am Rande eines Eisberges in einer Talsohle. Katara und Sokka brachten den Jungen in ihr Iglu, wo er mit dem Nötigsten versorgt wurde. Dann ließen sie ihn schlafen. Als Katara später nach ihm sehen wollte, war der Junge bereits aufgestanden und zog sich gerade an. Katara starrte auf seinen Rücken, der mit aufwendigen Tätowierungen übersät war. Dann sprach sie ihn an. Wie bist du hier draußen gelandet? Ich bin geflohen. Bei einem Sturm auf dem Meer sind wir unter Wasser geraten. Oh, verstehe. Es war eine Dummheit. Ich war nur so wütend. Danke für die Rettung. Reines Glück. Zu Hause haben sie sicher Angst um mich. Ich sollte besser zurück. Bist du immer noch wütend? Nicht mehr so sehr. Sokka kam in das Iglu und überbrachte eine schlechte Nachricht. Die Feuernation ist da. Was? Und sie haben ihre Maschinen mitgebracht. Kommt erst raus, wenn ich Entwarnung gebe. Stimmt was nicht? Nein. Bitte warte hier. Es kann kein Zufall sein, dass wir ihn aus dem Eis holen, Licht zum Himmel schießt und jetzt die Feuernation da ist. Nachdem die Soldaten der Feuernation das Dorf umstellt hatten, ergriff ihr Anführer das Wort. Ich bin Prinz Zuko. Sohn des Feuerlords Ozai und Anwärter auf den Thron. Bringt mir jeden eurer Ältesten! Auch Kataras und Sokas Großmutter wurde aus ihrem Iglu gezerrt. Großmutter! Katara hob leicht ihre Hand und konzentrierte sich. Der Schnee vor ihr begann sich zu drehen und veränderte seine Form. Aber Soka hielt sie zurück. Katara, nein! Einem der Soldaten fiel der kleine Junge auf, besonders die Tätowierung auf seiner Stirn. Er brachte ihn sofort zu Prinz Zuko. Du jagst diesen Menschen Angst ein. Wer bist du? Wie ist dein Name? Ich muss dir gar nichts sagen. Feuerbändiger! Ich bringe dich auf mein Schiff. Wenn du nicht mitkommst, dann brenne ich dieses Dorf nieder. Ich gehe mit dir mit. Tu ihnen nichts. Prinz Zuko und seine Männer verließen mit einigen Gefangenen das Dorf. Soka und Katara zogen sich in ihr Iglu zurück. Sie haben jemand Älteren gesucht. Sie suchen dieselben Erkennungsmerkmale, die der Junge hat. Mutter haben sie genauso verschleppt, als wir noch klein waren. Wenn die versucht hätten, uns mitzunehmen, hätte sie gekämpft. Wir haben ihn gefunden. Wir sind für ihn verantwortlich. Wir müssen was tun. Was würdest du machen, wenn sie versucht hätten, mich zu verschleppen? Ich würde sie alle umbringen. Warum? Weil du meine Schwester bist. Und Vater gesagt hat, ich muss dich mit meinem Leben beschützen. Weil du für mich verantwortlich bist. Und wir beide sind für den Jungen verantwortlich. Was sollen wir denn tun, Katara? Wie könnten wir ihn jemals retten? Sie sind auf einem Schiff, wir bräuchten ein Wunder, um sie einzuholen. Du glaubst, dass wir das schaffen, aber ich nicht. Plötzlich hörten sie das Tier des Jungen brüllen. Als sie aus dem Iglu kamen, sahen sie das große, zottlige Tier in der Luft schweben. Sein Bison-Dingster kann ja fliegen. Der Junge saß in einer Zelle auf dem Kriegsschiff von Prinz Zuko, als dieser mit seinem Onkel hereinkam. Was habt ihr mit mir vor? Mein Neffe wünscht, dass ich dich einer Prüfung unterziehe. Was für eine Prüfung? Es ist nichts, was wehtut. Ich habe das schon hunderte Male gemacht und es dauert nur einen Moment und dann darfst du gehen. Dürfte ich ein paar Gegenstände vor dir auf den Tisch da legen? Es dauert wirklich nur einen Moment. Mehr wollt ihr nicht? Mein Name ist Iro und ich gebe dir mein Wort. Katara und ihr Bruder hatten sich entschlossen, den Jungen aus den Fängen von Prinz Zuko zu befreien. Doch bevor sie das Dorf verlassen konnten, wurden sie zur Großmutter gerufen. Großmutter, du versuchst bestimmt, uns davon abzuhalten, aber ich muss einfach... Setzt euch. Seit wir damals entdeckt haben, dass du eine Bändigerin bist, war mir klar, dass ich eines Tages deine Bestimmung erkennen würde. Eine Wasserbändigerin hat es beim südlichen Wasserstamm nicht mehr gegeben, seit meine Freundin Hama verschleppt wurde. Heute nun habe ich deine Bestimmung erkannt. Habt ihr die Tätowierung des Jungen gesehen? So etwas ist seit mehr als 100 Jahren nicht mehr gesehen worden. Ich glaube, es sind Luftbändiger-Tätowierungen. Wie ist das möglich? Es scheint mir, als wäre euer kleiner Freund möglicherweise der Avatar. Einst, vor langer Zeit, hielt die Geisterwelt uns im Gleichgewicht. Was ist die Geisterwelt? Sie ist kein Ort mit Dingen, die man greifen kann, aber es gibt sie dennoch. Sie ist voll von verblüffenden Formen, von sagenhaften Wesen, die sich in exotischen Tälern, Gebirgen und Wäldern aufhalten. Und jedes von diesen Wesen dort ist ein Geist. Sie wachen über uns seit Anbeginn. Sie leiten uns. Und allein der Avatar kann mit ihnen sprechen. Sind jetzt keine bei uns? Doch, es gibt einige Geister, die versteckt in unserer Mitte leben. Und sicher sehr traurig sind über das, was sie sehen. Die Feuernation hat sich dem Einfluss der Geister völlig entzogen. Deshalb haben sie vor einer möglichen Rückkehr des Avatars solche Angst. Was könnte er tun? Durch die Beherrschung der vier Elemente wird er die Herzen verändern. Und das Herz ist der Ort, an dem alle Kriege gewonnen werden. Jetzt geht und helft diesem Jungen. Er wird euch brauchen. Und wir alle brauchen ihn. Der Test, der mit dem Jungen auf dem Schiff durchgeführt wurde, verlief für Iroh positiv. Er erkannte in dem Jungen den seit Generationen verschollenen Avatar wieder. Der Junge wusste, dass er benutzt werden sollte. Für ihn war es ein leichtes, auszubrechen und zu fliehen, denn er beherrschte alle Elemente. Blitzschnell setzte er die Wachen außer Gefecht und rannte an Deck. Er wirbelte seinen Stab herum und aus beiden Enden klappten Flügel auf. Dann nahm er Anlauf und sprang über die Reling. Die Flügel trugen ihn hoch in die Luft. Plötzlich hörte er Geräusche, die ihm bekannt vorkamen. Es war sein großer, zotteliger Freund Appa, der ihm entgegenflog. Und auf seinem Rücken saßen Katara und Sokka. Der Junge ließ sich auf das Tier hinabgleiten. Danke, dass ihr mir Appa gebracht habt. Die Feuernation hat irgendwas vor. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Wir kommen mit. Ich könnte euch zu eurem Dorf bringen. Wir bleiben bei dir. Der Junge brachte Katara und ihren Bruder zu sich nach Hause. Er erzählte ihnen, wie er mit Appa von dort weggeflogen war und sie beide fast im Meer ertrunken wären. Er bändigte die Luft um sie herum zu einer Sphäre, die dann gefror. An mehr konnte er sich nicht erinnern. Hey, Chinto! Monet, ich bin's! Hey, Leute! Ich hab zwei Freunde mitgebracht! Der Junge wohnte in einem Dorf beim südlichen Lufttempel, am Rande einer großen Tempelanlage. Er wunderte sich darüber, dass ihn niemand empfing. Hier ist dein Zuhause? Die wollen mir bestimmt nur einen Streich spielen. Mönch Gyatso springt sicher gleich irgendwo raus und erschreckt mich. Er ist als Lehrer für mich verantwortlich. Sowas wie mein Vater. Kannst du mir auch deinen Namen verraten? Die Mönche nennen mich Aang. Schon gut, Leute! Es reicht! Ein fliegendes Tier sauste an Sokas Kopf vorbei und setzte sich auf Aangs Schultern. Der Spinnenratte! Die sind giftig. Bleib hinter mir. Er ist eine Lemurenfledermaus. Wir halten sie als Haustiere. Sind die nicht längst ausgestorben? Ausgestorben? Nein, es gibt bestimmt Tausende auf dem Berg hier. Deine Freunde waren Mönche? Ich weiß, wo sie gerade sind. Auf dem Gebetsfeld. Aber als sie beim Gebetsfeld ankamen, zeigte sich ihnen ein grauenhaftes Bild. Aus dem Gebetsfeld war ein Totenfeld geworden. Das Feld war übersät mit Knochen und Schädeln, Waffen und Rüstungen. Aang, ich fürchte, du warst fast 100 Jahre lang im Eis. Die Feuerbändiger haben einen Krieg begonnen. Ich war nur ein paar Tage weg. Aang, die Feuernation wusste, dass der Avatar als Luftnomade zur Welt kommen würde. Deshalb haben sie alle Luftnomaden umgebracht. Aang entdeckte bei einem Skelett ein Medaillon. Das gehört Mönch Gyatso. Das habe ich für ihn gemacht. Aang schrie vor Wut und Verzweiflung. Plötzlich fingen Aangs Augen zu leuchten an. Und dann seine Tätowierungen. Ein Tornado entwickelte sich und nahm Aang in sich auf. Im Innern des Tornados war alles ruhig und ein Nebel hüllte Aang ein. Dann stand eine Kreatur vor ihm. Es war ein Drache. Der Avatar. Wo bist du gewesen? Aang! Du kannst Mönch Gyatso nicht wieder lebendig machen. Aber Sokka und ich können bei dir bleiben, solange du willst. Gib nicht auf! Gemeinsam schaffen wir das! Aang! Kataras Stimme holte ihn wieder zurück. Auf dem Meer traf das Kriegsschiff von Prinz Zuko auf das Schiff von Kommandant Zhao. Zhao lud den Prinzen und seinen Onkel auf sein Schiff ein. Wenig später versammelten sich alle Männer in der Offiziersmesse. Ich danke dem großen General Iroh und dem jungen Prinzen Zuko für ihren heutigen Besuch. Wie ihr wisst, hat der Firelord seinen Sohn den Prinzen verbannt. Er gewährt ihm nur dann wieder seine Gunst und erlaubt ihm die Rückkehr, wenn er den Avatar findet. Der Firelord glaubt, dass sein Sohn zu verweichlicht ist und dadurch stark wird und zu einem würdigen Thronfolger reift. Ich begrüße die Strenge des Firelords. Beispielsweise scheine ich Prinz Zuko daran erinnern zu müssen, dass er für die Zeit seiner Verbannung als Feind der Feuernation gilt und es ihm deshalb verboten ist, deren Uniform zu tragen. Aber wir gestatten es ihm heute, wie einem Kind, das verkleidet herumläuft. Diese despektierlichen Worte gefielen dem Prinzen natürlich nicht. Wütend ging er auf Zhao zu. Der Tag wird kommen, an dem mein Vater mich zurückkehren lässt und ihr euch vor mir verbeugt. Aang hatte sich inzwischen wieder beruhigt. Aber ihm gingen viele Dinge durch den Kopf. Wie geht's dir? Es wird schon. Meine Großmutter denkt, weil du ein Luftbändiger bist, könntest du der Avatar sein. Welche Gebiete kontrolliert die Feuernation? In dieser Gegend des Erdkönigreichs die meisten Dörfer. Sie haben noch keine großen Städte erobert wie Ba Sing Se, aber da schmieden sie ganz sicher Pläne. Und? Bist du der Avatar, Aang? Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich ein kleiner Junge auf, der von Soldaten der Feuernation verfolgt wurde. Der Junge versteckte sich hinter Sokas Rücken. Der Junge da wird festgenommen. Weswegen? Er ist ein Erdbändiger und hat uns mit Steinchen beschossen. Es hat wehgetan. Er ist ein Erdbändiger? Erdbändigen steht hier im Dorf unter Strafe. Lasst ihn in Ruhe. Ihr bringt ihn nirgendwo hin. Hier bringt keiner irgendjemanden weg. Sie ist eine Bändigerin. Katara ließ Wasser gefrieren und wollte den Soldaten das scharfe Eis entgegenschleudern. Aber es misslang. Sie war einfach noch nicht so weit. Die Soldaten führten sie, ihren Bruder und die Kinder als Gefangene ab. Beweg dich! In einem kleinen Dorf hatte die Feuernation ein Lager eingerichtet. Dort wurden sie hingebracht. Vater! Das ist mein Vater. Ich grüße euch. Die Feuernation plant die Unterdrückung aller anderen Bändiger. Wie ist das mit eurem Dorf passiert? Die Feuernation hat Soldaten geschickt. Wir haben gekämpft und sie besiegt. Dann schickten sie ihre Maschinen. Riesige Maschinen aus Metall. Dagegen waren wir machtlos. Diejenigen, die keine Bändiger sind, dürfen in Frieden leben, solange wir interniert bleiben. Aang ging herum und sah sich eine Weile die Menschen an. Dann ergriff er das Wort. Erdbändiger! Warum lasst ihr euch das gefallen? Ihr seid ein mächtiges und bewundernswertes Volk. Ihr müsst so nicht leben. Seht nach unten, der Boden, auf dem ihr steht. Die Erde ist die Erweiterung dessen, was ihr seid. Wenn der Avatar wieder hier wäre, würde das etwas ändern? Der Avatar ist tot. Wenn er hier wäre, würde er uns beschützen. Mein Name ist Aang. Und ich bin der Avatar. Ich bin weggelaufen, aber jetzt bin ich wieder da. Ihr müsst das hier beenden und euch wehren! Aang wurde von den Wachen umstellt. Der Avatar müsste ein Luftbändiger sein. Bist du ein Luftbändiger, Bürschchen? Lasst ihn in Ruhe! Als eine der Wachen Katara angreifen wollte, erzeugte Aang einen Windstoß, der die Wache zurückschleuderte. Wie macht er das? Ich will niemanden verletzen. Alle Luftbändiger müssen tot sein. Bringt ihn um! Feuerbändiger, in Kampfstellung! Sokka und Katara waren zum Kampf bereit. Leute, ihr dürft uns gerne ein bisschen helfen. Und das taten die Dorfbewohner auch. Aang gab ihnen ihr Selbstvertrauen wieder und die Erdbändiger taten ihre Kräfte zusammen und bändigten die Erde gegen die Feuernation. Die Soldaten ergriffen die Flucht, denn solange der Avatar anwesend war, konnten sie nicht gewinnen. Und das wussten sie auch. Ein Dorfbewohner führte Aang, Katara und Sokka zu einer Kammer und überreichte Katara eine Schriftrolle. Die Feuernation nahm das einem Mitglied eures Wasserstammes ab. Eine wasserbändige Schriftrolle. Die sind ganz selten. Meine Mutter hat mir davon erzählt. Sokka und Katara zogen sich mit Aang zurück. Viele Dörfer in diesen Teilen des Erdkönigreichs werden von der Feuernation besetzt gehalten, so wie es hier der Fall war. Sie haben es nur auf die schwächsten Siedlungen abgesehen. Wir sollten ein paar davon besuchen, Aang. Vorher solltet ihr noch etwas wissen. Was denn, Aang? Als ich geflohen bin, hatte meine Ausbildung eben erst angefangen. Ich kann die anderen Elemente noch nicht bändigen. Und wieso bist du geflohen? Als sie mir erzählten, dass ich der Avatar bin, haben sie mir gesagt, dass ich nie ein normales Leben, nie eine Familie haben würde. Dass das unvereinbar wäre mit den Verpflichtungen des Avatars. Wieso? Was spricht denn gegen eine Familie? Das wollte ich auch wissen. Sie sagten, dass der Avatar dieses Opfer immer bringen muss. Na gut. Und wenn wir dir Lehrer suchen, Bändiger, die dich ausbilden, welches Element müsstest du als erstes lernen? Wasser. Wasser ist im Zyklus das nächste. Luft, Wasser, Erde, Feuer. Naja, es gibt sehr mächtige Bändiger beim nördlichen Wasserstamm. Mein Vater hat mir davon erzählt. Eine Prinzessin führt ihn seit dem Tod des Königs an. Da gibt es bestimmt Lehrer, bloß sind die auf der anderen Seite der Welt. Aber kann uns dahin bringen. Das war mein Gedanke. Und auf dem Weg dahin könnten wir in den Dörfern landen und dort die Wende einleiten in diesem Krieg. Wollen wir es versuchen? Ja, unbedingt. Die Schriftrolle erwies sich als sehr hilfreich. Aang übte, aber irgendwie fiel ihm das Wasserbändigen schwer. Auch Katara übte und verbesserte sich zusehends. So gut es ging, versuchten sie nicht aufzufallen. Doch Sokka war zunehmend besorgt, dass sie verfolgt wurden. Zur gleichen Zeit eilte Kommandant Zhao zum König der Feuernation. Er konnte es kaum erwarten, dem Feuerlord eine Nachricht zu überbringen. Majestät, ich habe gute Nachricht. Ich habe einen Angriff auf die große Bibliothek geführt, die angeblich nicht mal existiert. Komm zur Sache. Dabei habe ich Schriftrollen entdeckt. Wir entschlüsseln sie gerade. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch sie erfahren, wo in unserer Welt sich die Geister des Mondes und des Meeres aufhalten. Mit diesem Wissen könnten wir die Stadt des nördlichen Wasserstammes erobern und der Welt die wahre Kraft des Feuers zeigen. Ich bin erfreut. Nun, Kommandant Zhao, stimmen die Gerüchte oder nicht? Unsere Spione haben jemanden entdeckt, der behauptet, er sei der Avatar. Offenbar nur ein kleiner Junge. Wir sollten ihm eine Falle stellen. Viele im Erdkönigreich stehen unter unserer Kontrolle. Ich könnte Soldaten anweisen, sich auf die Lauer zu legen. Und mein Sohn? Der hatte seine Chance und hat sie vertan. Dann will ich für euch hoffen, dass mein Sohn diese Person nicht vor euch findet und die sich dann als der Avatar erweist. Er käme als Held zurück und ihr müsstet euch mit der Rolle des Untergebenen abfinden. Tja, dann beginnt jetzt wohl ein Wettlauf. Prinz Zuko saß mit seinem Onkel Iroh in einer Wirtschaft im nördlichen Erdkönigreich. Obwohl sie sich in einer Kolonie der Feuernation aufhielten, bedeckte der Prinz seinen Kopf mit einer Kapuze. Wir sind nah dran, Onkel. Sie bewegen sich weiter und weiter nach Norden. Wir kriegen sie. Es sind viele hübsche Mädchen in dieser Stadt, Zuko. Du könntest dich verlieben. Wir könnten uns hier niederlassen und ein glückliches Leben führen. Du musst damit nicht weitermachen, Zuko. Ich zeig dir weshalb doch, Onkel. Zuko rief einen kleinen Jungen zu sich. Hey, Kleiner, komm mal her. Du machst einen schlauen Eindruck auf mich. Erzähl mir, was du über den Prinzen weißt. Den Sohn des Feuerlords. Er hat etwas Falsches getan. Er sprach ungehörig. Zu einem General. Er wollte eine Gruppe von Freunden davor bewahren, auf dem Schlachtfeld geopfert zu werden. Dann ist Prinz Zuko zu einem Agni-Ki-Duell verurteilt worden. Aber als er dazu angetreten ist, war der Gegner sein Vater. So war es. Da hat er sich geweigert, zu kämpfen. Dann hat sein Vater ihn verspottet mit den Worten, ich sollte dich von deiner Schwester besiegen lassen. Dann hat sein Vater ihm das Gesicht verbrannt, um ihm eine Lektion zu erteilen. Wir haben ihn bald, Onkel. Dann können wir an die hübschen Mädchen denken. Auch Katara, Sokka und Aang waren inzwischen im nördlichen Erdkönigreich. Katara ging mit Aang einige Übungen durch. Aang, versuch deine Hand so zu beugen wie auf dem Bild. Was hast du denn? Du bist heute gar nicht bei der Sache. Ich habe Sokkas Landkarten gesehen. Der nördliche Lufttempel ist ganz nah. Meinst du, es wäre in Ordnung, wenn ich ihn nur mal kurz besuchen würde? Ich wäre nicht mal einen Tag lang weg. Wieso? Weil er auf dem Gebetsfeld des südlichen Lufttempels eine Vision hatte. Er hat mit einem Drachengeist gesprochen, der uns helfen kann. Wenn er zu einem weiteren spirituellen Ort geht, hat er wieder Zugang zur Geisterwelt. Nein, das ist keine gute Idee. Wir sind gesuchte Rebellen. Versuch's ihm auszureden. Das versuchte Katara auch, aber es war zwecklos. Noch in der Nacht machte sich Aang mit Appa zum nördlichen Lufttempel auf. Früh am Morgen erreichte er ihn. Ein alter Mönch kam ihm entgegen. Ja, wer bist du denn? Nein, das ist doch unmöglich. Ich hab Gerüchte gehört. Sind die wahr? Mein Name ist Aang. Ich kann nicht glauben, dass ich tatsächlich noch deine Rückkehr erlebe. Ich stamme aus dem Erdkönigreich, doch ich komme oft hierher zu den Tempelruinen. Die Feuernation hat den Tempel zerstört. Sie haben alles vernichtet. Nein, nicht alles, nein. Nicht das geheime Gewölbe mit den Statuen, das du mehr als sonst jemand sehen solltest. Der alte Mönch führte Aang in das geheime Gewölbe und zeigte ihm all die Statuen. Das hier sind alle Avatare. Dies sind die Wiedergeburten deiner selbst über die Jahre. In deinem letzten Leben warst du der Avatar Roku. Woher wussten die Luftbändiger, dass du der Avatar bist, Kleiner? Durch einen Versuch. Ich musste mir aus 1000 Spielzeugen, die vor mir lagen, 4 aussuchen. Sie sagten, ich hätte dieselben 4 gewählt wie die Avatare vor mir. Und dass ich keine Familie haben könnte. Dass die Verantwortung für die 4 Nationen bei mir läge. In einer Zeremonie müssen sich alle vor mir verbeugen. Dann erkläre ich mich bereit, der Avatar zu sein. Aber als sich alle verbeugten, habe ich mich nicht verbeugt. Du wirkst wie ein netter junger Mann. Ein sehr netter sogar. Du verzeihst mir doch, oder? Was denn? Dass ich dich hier runtergelockt habe. Der Alte hatte Aang in eine Falle gelockt. Plötzlich war er von einer Horde Feuersoldaten umzingelt. Wegen deiner Abwesenheit habe ich mein Leben in Armut verbracht, Avatar. Also wirst du sicher verstehen, dass ich jetzt so handle. Aang wurde in Ketten gelegt und in einen Gebetsraum des nördlichen Lufttempels gebracht. Er wusste nicht, ob er Stunden oder Tage in diesem Verlies zubrachte. Irgendwann verlor er das Bewusstsein und tauchte in die Geisterwelt ein. Er stand wieder vor dem Drachen. Ich hatte die Vision, dass der Mond sich rot färbt. Die Feuernation hat Wissen über uns aus der großen Bibliothek gestohlen. Und sie hat vor, dieses Wissen zu missbrauchen. Ich halte sie davon ab. Du musst zum nördlichen Wasserstamm gehen. Wenn sie diese Stadt einnehmen, werden noch mehr so leiden und sterben wie ihr Luftbändiger. Du musst sofort los. Werde ich sie aufhalten? Aufwachen, junger Mann! Eine Stimme holte ihn wieder zurück. Es war die von Kommandant Zhao. Ich bin Kommandant Zhao. Ich habe dir diese Falle gestellt. Hab keine Angst, ich bring dich nicht um. Du würdest ja sowieso nur wiedergeboren werden und... Dann würde die Suche weitergehen. Sag mir, wo bist du die ganze Zeit gewesen? Und wieso bist du noch ein Kind? Ich weiß, dass du diese Handvoll Städte auf beeindruckende Weise befreit hast, aber du hast dabei nur Luftbändigen gegen meine Leute eingesetzt. Was hat das für einen Grund? Am Abend ließ Zhao seine Soldaten und Offiziere aufmarschieren, um mit ihnen zu reden. Der Feuerlord und ich haben einen Plan, um unsere Herrschaft und den Untergang unserer Feinde sicherzustellen. Ich schicke eine persönliche Botschaft an den Feuerlord. Sie lautet, der einst gefürchtete Avatar... Während Zhao seine Rede hielt, kam ein Mann mit einer blauen Maske in das Verlies und befreite Aang. Gemeinsam traten sie die Flucht an, wurden aber von Feuersoldaten entdeckt und eingekesselt. Der Maskierte und Aang konnten zwar viele der Männer bezwingen, aber die Übermacht war dann doch zu groß. Plötzlich zog der Maskierte ein Messer und setzte es Aang an die Kehle. Kommandant Zhao wollte nicht, dass Aang getötet wurde und gewährte dem Maskierten freies Geleit. Aber kaum hatten sie die Anlage verlassen, traf ein Pfeil den Mann mit der blauen Maske und verletzte ihn schwer. Die Maske zerbrach dabei in zwei Teile und Aang sah das Gesicht seines Befreiers und Entführers. Es war Prinz Zuko. Aang verhinderte nun, dass die Feuersoldaten ihnen folgen konnten. Er machte eine Luftbändigerbewegung und ließ Wolken vom Himmel auf die Soldaten herab. Die Wolken hüllten sie ein wie ein undurchdringlicher Nebel. Aang schleppte den Prinzen in den nahegelegenen Wald und versteckte sich dort mit ihm. Der Feuerlord wartete schon auf Zhaos Bericht. Er wollte genau wissen, wie es möglich war, dass die beiden entkommen konnten. Und wie ist er entkommen? Ich fürchte, dass euer Sohn nicht nur unfähig, sondern auch ein Verräter ist. Ich kann das natürlich nicht beweisen. Ihr glaubt, mein Sohn sei diese Person, von der die Soldaten als blauem Geist sprechen. So ist es. Als Prinz Zuko wieder zu sich kam, war er allein. 4 Tage hatte er durchgeschlafen und seine Wunde war fast verheilt. Er machte sich auf den Weg zu seinem Onkel. Zhaos Truppen haben die Küste nach dir abgesucht. Sie waren auch auf unserem Schiff. Ich habe gesagt, du wärst mit einem Mädchen unterwegs. Wo warst du die letzten 4 Tage? Nirgendwo. Wir müssen schnell weiter. Der Avatar ist wieder unterwegs. Ruh dich erstmal aus. Es wirkt, als hättest du einiges hinter dir. Wenn du aufwachst, trinken wir Tee, bevor wir die Maschinen anwerfen, ja? Iroh sah noch, wie sein Neffe auf sein Schiff zurückging. Ein paar Minuten später explodierte es. Zuko! Der Feuerlord wollte von seinem Kommandanten wissen, wo sich die Anhänger des Avatars befinden. Und der Avatar hat sich vermutlich wieder zu seinen Anhängern gesellt. Auf jeden Fall bewegt er sich in Richtung Norden. Ich bin davon überzeugt, dass er zum nördlichen Wasserstamm reist. Ebenso glaube ich, dass der junge Avatar nur sein Geburtselement Luft kennt. Ich bin mir sicher, er will die Beherrschung des Wassers erlernen. Er erhofft sich Unterweisung von jemandem beim nördlichen Wasserstamm, wo sie fern unseres Einflussbereichs ganz offen das Wasserbändigen praktizieren. Katara, Sokka und Aang trafen beim nördlichen Wasserstamm ein und machten dem königlichen Hof ihre Aufwartung. Sokka und die Prinzessin waren sich auf Anhieb sympathisch und freundeten sich auf der Stelle an, obwohl man in ihren Augen mehr als nur Freundschaft erkennen konnte. Aang zeigte, dass er der letzte Luftbändiger war und durfte sich vom Meister ausbilden lassen. In dieser Stadt wusste man, welche Gefahr die Anwesenheit der drei bedeutete, und traf Vorbereitungen für den Krieg, der in den nächsten Wochen kommen würde. Einer ihrer klügsten Köpfe arbeitete einen Schlachtplan aus. Die Stadt ist als Festung angelegt. Wenn wir sie nicht über Burghof und Marktplatz hinauskommen lassen, bis es dunkel wird und wir im Vorteil sind, werden wir siegen. Lassen wir zu viele in die Stadt, können sie uns durch ihre bloße Anzahl überwältigen. Wenn der Alarm ertönt, müssen in der Stadt so viele Feuer gelöscht werden wie möglich. Wir wollen vermeiden, dass ihre Bändiger sie nutzen. Ich muss eine Wache einteilen, die ständig bei euch ist, Prinzessin. Eure Anwesenheit inspiriert uns. Ich mach es. Lasst mich die Wache sein. Ihr wird nichts passieren. Ich hab geahnt, dass du dich freiwillig meldest. Der Feuerlord wunderte sich mit der Zeit, dass er so gar nichts mehr von seinem Sohn hörte. Er ließ Kommandant Zhao in den Palast kommen. Ich habe lange nichts von meinem Sohn gehört. Wisst ihr, wo er ist? Mir wurde nichts zugetragen, Majestät. Man wird uns sicher bald etwas über ihn mitteilen. Die Wasserbändiger im Norden bekommen ihre Kraft von den Geistern des Mondes und des Meeres. Mhm. Sie werden schwer zu schlagen sein. Das Ganze sehe natürlich anders aus, wenn die Geister aus irgendeinem Grunde nicht mit im Spiel wären. Was habt ihr den gestohlenen Schriftrollen entnommen? Den Ort, an dem sich die Geister des Mondes und des Meeres aufhalten. Es ist unsere Bestimmung, dieses Wissen erlangt zu haben, Zhao. Schafft die Geister aus dem Weg. Nehmt diese Stadt ein und der Siegeszug des Avatars wäre beendet. In den folgenden Wochen unterwies der weise Meister des Wasserstammes seine Schüler in den Grundregeln des Wasserbändigens. Auch Katara, Sokka und Aang nahmen am Unterricht teil. Wasser ist was? Das fließende Element, das Element der Veränderung. Ihr müsst euch völlig von euren Gefühlen leiten lassen, um es bändigen zu können. Wasser lehrt uns Ergebenheit. Lasst eure Gefühle fließen, wie Wasser. Aber auch die Feuernation bereitete sich vor. Die Kriegsschiffflotte wurde mit allem ausgestattet, was nötig war, um die Feinde zu vernichten. Dann lief sie aus. Aang hatte noch viel zu lernen, was das Wasserbändigen anging. Aber er war schon so weit, dass er alle anderen übertraf. Während er mit dem Meister übte, verbrachte Sokka jede freie Minute mit der Prinzessin. Diese Wochen mit dir waren sehr schön, Sokka. Für mich auch. Sollen wir mal sehen, was das Meer heute so macht? Wenn es für uns alle wieder sicherer ist, besuche ich die südlichen Wasserstämme und verbringe ein bisschen Zeit bei euch. Das wäre herrlich. Aber ich muss dich warnen. Meine Großmutter wird dir dann unendlich viele Fragen stellen. Welche zum Beispiel? Naja, sie wird sagen, warum ist euer Haar weiß? Ihr seht ganz eigenartig aus. Dann antworte ich deiner Großmutter, mein Haar ist weiß, weil ich bei meiner Geburt nicht wach war. Meine Eltern haben alles versucht, aber ich bin stumm und reglos geblieben. Tagelang haben sie zum Geist des Mondes gebetet und haben mich in die heilige Quelle getaucht. Sie haben mir gesagt, da sei mein Haar weiß geworden und mir wurde Leben eingeflößt. Wirklich? Das hast du mir nicht erzählt. Du hast doch nie danach gefragt. Das hat nur deine Großmutter getan. Die Flotte der Feuernation näherte sich ihrem Ziel. Iroh hatte Kommandant Zhao von dem Anschlag auf Prinz Zuko berichtet und Prinz Zuko galt als tot. Niemand außer Iroh wusste, dass Zuko noch lebte. Es gelang ihm, im Augenblick der Explosion über Bord zu springen. Iroh hatte seinen Neffen an Bord des Hauptschiffes geschmuggelt. Er war wie ein normaler Wachsoldat gekleidet. Im dunklen Frachtraum unter Deck trafen sie sich regelmäßig. Ich bin sicher, Zhao hat diesen Anschlag auf dich angeordnet. Gibt es Probleme? Wir liegen vor der Festung des nördlichen Wasserstammes, wo sie den Jungen vermuten. Du wirkst so aufgebracht, Onkel. Zhao, ist nichts auf der Welt heilig. Willst du wirklich hier sein? Ich werde nicht in Frieden leben dürfen, bis ich meinem Vater den Avatar bringe. Geht dir das nicht in den Kopf? Aschewolken trübten den freundlichen Himmel über dem nördlichen Wasserstamm. Die Kriegsschiffe der Feuernation hatten ihr Ziel erreicht. Prinz Zuko sprang in ein kleines Beiboot und ruderte unbemerkt von den anderen an Land. Die Prinzessin sah aufs Meer hinaus und beobachtete die sich nähernde Flotte. Aang will dich um etwas bitten. Ich muss den Drachengeist sprechen. Er kann mir helfen, die Feuernation zu schlagen. Kennst du einen spirituellen Ort, an dem ich meditieren kann? Einen ganz besonders spirituellen sogar. Die Stadt wurde um ihn herum gebaut. Aber wir müssen schnell sein. Die Prinzessin führte Aang, Sokka und Katara durch einen Gang in das Innere eines Eisberges. Sie erreichten eine Höhle, in der es einen Fluss und Teiche mit Fischen gab. Und sogar Gras und Bäume wuchsen hier. Aang spürte sofort, dass dieser Ort der richtige war. Die Luftbändiger Tätowierungen erhält man nur, wenn man sich lang Meditation hingibt und nicht ablenken lässt. Es gibt sogar Mönche, die meditieren 4 Tage lang. Aang setzte sich unter einen der Bäume, schloss seine Augen und begann zu meditieren. Ich muss jetzt gehen. Ich bring dich zurück. Ich bleib bei ihm. Aang? Aang, kannst du mich hören? Ich wusste, es gibt dich. Und dass du irgendwann zurückkehrst. Ich auch. Plötzlich stand Prinz Zuko hinter Katara. Der Sohn des Feuerlords. Du hast ihn aus unserem Dorf geholt. Wer bist du? Mein Name ist Katara und ich bin die letzte Wasserbändigerin des südlichen Wasserstammes. Zuko führte einen Feuerbändiger-Angriff aus. Er schleuderte eine Flammenwalze auf Katara. Katara löschte sie in letzter Sekunde mit einer Flutwelle aus dem Fluss, aber die enorme Hitze ließ sie ohnmächtig zusammenbrechen. Prinz Zuko hatte Mitleid mit Katara, aber er durfte nicht ohne den Avatar zurückkehren. Auf dem Hauptschiff überbrachte General Iroh Kommandant Zhao eine Nachricht. Wasserbändiger bekommen ihre Kraft vom Mond. Mit Anbruch der Nacht werden sie immer stärker. General Iroh, ich habe euch etwas vorenthalten. Und das wäre? Bei meinem Überfall auf die große Bibliothek Anfang des Jahres fand ich eine Schriftrolle, die aufzeigt, wo sich die Geister des Meeres und des Mondes aufhalten. Einem Geist zu begegnen wäre eine große Ehre. Die kann ich euch hoffentlich verschaffen. Als Katara wieder zu sich kam, waren Zuko und Aang nicht mehr da. Der Prinz hatte sich mit ihm versteckt und wartete auf den endgültig siegreichen Angriff der Feuernation. Aang war in der Geisterwelt angekommen und lief in die Höhle des Drachen. Bitte, sag mir, wie ich die Feuernation besiegen kann. Du stellst dich weder dem Verlust deines Volkes noch deiner Verantwortung für dessen Vernichtung. Du erlaubst dir nicht zu trauern. Du bist wütend. Du musst dich davon befreien. Als Avatar ist es dir nicht zugedacht, andere zu verletzen. Benutz das Meer. Zeig ihnen die Macht des Wassers. Geh und tu es. Dann kam Aang wieder in seine Welt zurück. Er lag auf einer Pritsche in einem Vorratsraum des Palastes. Langsam drang die Stimme von Prinz Zuko zu ihm. Meine Schwester Azula hat er immer bevorzugt. Er hat nur ihre Fähigkeiten gefördert. Mein Vater liebt sie. Er erträgt oft nicht mal meinen Anblick. Er sagt, ich sei wie meine Mutter. Aang sprang auf und versuchte zu fliehen. Zuko nahm die Verfolgung auf. Die Feuersoldaten überrannten die ganze Stadt. Natürlich kämpften die Wasserbändiger tapfer, aber die Übermacht wurde immer größer und gewaltiger. Auf dem Hauptschiff versuchte General Iroh, den Kommandanten davon zu überzeugen, die Kämpfe einzustellen. Ich empfehle euch, eure Leute zurückzukommandieren. Sie sitzen in der Falle, wenn der Mond seine Kraft entfaltet. Seid wegen der Kraft des Mondes nicht besorgt, General Iroh. Und weshalb seid ihr deswegen nicht besorgt? Weil euer Bruder, der Feuerlord Ozai und ich, im Interesse unserer Sache beschlossen haben, den Mondgeist umzubringen. Was? Der Prinz hatte Aang schnell eingeholt. Zwischen den Vorräten, Öl- und Wasserfässern entbrannte ein erbitterter Zweikampf. Aang erzeugte zum Schutz gegen Zukos Feuerwalzen einen Luftschild. Dann konzentrierte er sich auf die Wasserfässer. Das Wasser schoss heraus, hüllte Zuko ein und gefror im gleichen Moment. Der Prinz war nun in einem Eisblock eingeschlossen. Die Tür zum Vorratsraum wurde aufgebrochen und Katara, Sokka und der Meister kamen herein. Alles in Ordnung? Haben dir die Geister was gesagt? Ja, der Drachengeist hat zu mir gesprochen. Ich weiß, was zu tun ist. Aang, wir müssen schnell weg. Bevor sie gingen, befreite Aang noch Sukos Kopf vom Eis. Du bleibst hier, dann können dich die Wasserbändiger nicht umbringen. Wir könnten Freunde sein. Kommandant Zhao und General Iroh kamen nun in die umkämpfte Stadt. Sie werden stärker. Diese Schriftrolle aus der großen Bibliothek weist uns den Weg. Schon bald ist unsere Welt nicht mehr dieselbe. Aang entdeckte Zhao und seine Männer. Er beauftragte Katara, Sokka und die Prinzessin, ihnen zu folgen. Er wollte noch in der Stadt bleiben und die Wasserbändiger beim Kampf unterstützen. Geht ihnen nach! Ich helfe beim Kampf mit! Inzwischen konnte Prinz Zuko das Eis zum Schmelzen bringen und sich befreien. Mit Hilfe der Schriftrolle fanden Zhao und seine Leute schnell das Heiligtum der Wasserbändiger. Vor einem der Teiche, in denen zwei Fische schwammen, blieb er stehen. Sie haben viele Namen. Yin und Yang, für und wider. Bitte gestattet mir, euch die beiden Geister des Meeres und des Mondes vorzustellen. Zhao griff nach einem der Fische und zog ihn aus dem Wasser. Wassergeister nehmen die Gestalt solch harmloser Wesen an. Das macht sie so verwundbar. Es soll die Menschen Güte und Demut lehren. Kommandant Zhao, an gewissen Dingen sollten wir Menschen uns niemals zu schaffen machen. Die Geister und die Geisterwelt sind eines davon. Katara, Sokka und die Prinzessin betraten die Höhle. Was macht ihr da? Schluss damit, Zhao! Ihr bringt die Welt aus dem Gleichgewicht. Und alle müssen darunter leiden. Die Feuernation ist zu mächtig, um sich vom Aberglauben kleiner Kinder beeinflussen zu lassen, General Iroh. Kommandant Zhao, nicht. Wir sind jetzt die Götter! Nein! Zhao tötete den Fisch. Im selben Moment verlor die Prinzessin das Bewusstsein. General Iroh spürte einen tiefen Schmerz in sich. Der Mond und der Himmel verfärbten sich blutrot. Iroh hob die Arme und aus seinen Händen schossen Flammen heraus. Zhao und seine Männer ergriffen die Flucht. Noch nie war es einem Feuerbändiger gelungen, Feuer zu erzeugen, wo es keines gab. Aang wusste, dass der Kampf gegen die Feuernation aussichtslos war. Tief in seinem Innern hörte er die Stimme des Drachen. Als Avatar ist es dir nicht zugedacht, andere zu verletzen. Du musst ihnen die Macht des Wassers zeigen. Als die Prinzessin wieder zu sich kam, fühlte sie, dass ihr Reich dem Untergang geweiht war. Es ist alles verloren. Ihr seid vom Geist des Mondes auserwählt. Er hat mir als Kind das Leben geschenkt. Dann gibt es Hoffnung. Ihr könntet euer Leben für seines hingeben. Hör nicht auf ihn. Er gehört zur Feuernation. Nichts ist jemals wirklich verloren. Ihr meint, ich könnte ihn damit wiedererwecken? Jeder von uns wird aus einem Grund geboren. Und den müssen wir herausfinden. Ich bin aus diesem Grund geboren worden. Yue, bitte. Es gibt keine Liebe ohne Opfer. Yue, du darfst das nicht tun. Du weißt doch gar nicht, was passiert. Meine Lebenskraft wird meinen Körper verlassen und zum Geist des Mondes zurückkehren. Und was dann? Meine Seele wird eine andere Gestalt annehmen. Bitte, tu das nicht. Es gibt sicher einen anderen Weg. Ich kann das nicht zulassen. Ich muss dich doch beschützen. Mein Volk stirbt da draußen, Sokka. Wer andere befehligt, ist für sie verantwortlich. Die Feuernation muss erkennen, dass wir unsere Überzeugungen so wichtig nehmen wie sie ihre. Yue, ich... Ich hab Angst. Lass die Bitte nicht noch schlimmer werden. Du wirst mir fehlen, mehr als du denkst. Die Prinzessin wählte den Tod. Als das geschehen war, nahm der Mond wieder seine Farbe an und leuchtete so hell wie noch nie. Kommandant Zhao lief in die Stadt zurück. Plötzlich stellte sich ihm jemand in den Weg. Es war Prinz Zuko. Ich habe euch getötet. Neffe, geh von ihm weg. Es sind zu viele Soldaten hier. Sie würden dir niemals den Avatar überlassen. Wir müssen auf der Stelle hier weg. Er will kämpfen, damit er dich gefangen nehmen kann, Zuko. Geh nicht drauf ein! Komm! Zuko drehte Zhao den Rücken zu und ging zu seinem Onkel. In dem Moment schleuderte Zhao eine Feuerfontäne auf Zuko, die General Iroh aber spielend abwehren konnte. Dann sagte er zu Zhao: Ihr steht allein. Das war immer schon euer großer Fehler. Vier Wasserbändiger kamen nun auf Zhao zu. Sie ließen aus dem Fluss Wasserfontänen emporsteigen, die Zhao einschlossen. Er konnte sich nicht wehren. Die Kraft der Wasserbändiger war zu mächtig. Zhao ertrank. Die Kämpfe gingen weiter und als Aang die Übermacht der Kriegsflotte sah, wollte er fast aufgeben. Doch dann vernahm er die Stimme seines alten Lehrers. Wasser lehrt uns Ergebenheit. Lasst eure Gefühle fließen, wie Wasser. Aang sah in Sekunden sein Leben an sich vorüberziehen, wie er das Luftbändigen erlernte, mit den Mönchen betete, mit seinen Freunden spielte. Und jetzt war er der Avatar. Alles, was er je geliebt hatte, wurde von der Feuernation getötet. Und nun sollte wieder ein Stamm ausgelöscht werden? Er war der Avatar. Und das würde er nie wieder zulassen. Aang schloss die Augen und ließ seine Gefühle fließen, wie Wasser. Langsam erhob er die Arme und schwang sie dann zur Seite. Der Ozean begann sich merklich zu erheben, bis er weit über die Schiffe und über die Stadtmauern hinausragte. Die Kriegsflotte wurde von den Wassermassen weit auf das offene Meer hinausgedrückt. Die Soldaten stellten das Kämpfen ein und sahen sich das unglaubliche Schauspiel staunend an. Ehrfurchtsvoll ergaben sich die Feinde und knieten vor Aang nieder. Aber auch der nördliche Wasserstamm huldigte ihm. Der Avatar hatte die Feuernation besiegt. Dann kam Katara auf ihn zu. Du sollst ihr Avatar sein, Aang.